Die Strenge der Gesetze zu unterlaufen, scheint überhaupt eine weltweite verbreitete menschliche Tendenz zu sein. Die Mehrheit der Muslime fand offenbar das lange Ramadan-Fasten auch zu streng, legte Mohammeds Worte wörtlich aus und genehmigte sich nach Sonnenuntergang umso mehr Essen und Trinken, was fanatisiert und nach Aussagen befreundeter Sufis so nicht gemeint war. Die Strenge der Gesetze ist Thema des Saturn-Prinzips und wirklich unbeliebt bei den meisten. Das ist auf den verschiedensten Gesetzesebenen auch durchaus nachvollziehbar. Andererseits gibt es letzte Gesetze in Gestalt der Schicksalsgesetze, inzwischen längst von der Wissenschaft abgesichert, deren Ignorieren sich nicht bewährt, sondern das Leben unnötig erschwert. Im Dom von Siena wird Hermes Trismegistos, dem das Analogie- oder Resonanzgesetz wie oben so unten zugeschrieben wird, als der Schöpfer des großen ewigen Gesetzes dargestellt und Moses, dem wir die 10 Gebote verdanken, als der des Kleinen. Ähnlich wurde das in China gesehen, wo das Tao als das große zeitlose und also ewige Gesetz galt und der Konfuzianismus als kleine, das Zusammenleben der Menschen regelndes Gesetzessammlung. Sich diesen großen Gesetzen freiwillig zu unterstellen, bewirkt als Gegenteil von Strenge und Zwang eine große Befreiung und bringt der Erfüllung näher. Heute haben wir fast auf allen Ebenen versucht, den Gesetzen der Traditionen ihre Strenge und damit auch die daraus folgende Konsequenz zu nehmen und sind in einer nervenden Beliebigkeit gelandet. Natürlich kann die wörtliche und übertrieben strenge Auslegung alter religiöser Schriften in den Schatten und Fundamentalismus führen, der ursprünglich dem Saturn-Prinzip entspricht, in seinen Konsequenzen aber meist bei Pluto endet, wo wir ihm auch schon begegneten. Andererseits kann aus dem Ernstnehmen ewiger Gesetze auch Wundervolles folgen, wie die Lebensgeschichte von Franz von Assisi enthüllt, dem, jedenfalls in der Bevölkerung, beliebtesten Heiligen der Christenheit. Seine befreiende Armut stammt aus dem Ernstnehmen von Jesu Worten im Neuen Testament. Warum sollte ein wahrer Christ auch versuchen, reich zu werden, wenn sein Meister das zur Sackgasse erklärt? Warum einer Geldreligion dienen, die der Meister eindeutig ablehnte, wie im Gleichnis vom Weinberg gezeigt? Franziskus erhält seine ganze Faszination und Ausstrahlung aus dem einfachen Ernst und der demütigen Haltung, mit denen er den Worten des Evangeliums folgt und daraus wieder die frohe Botschaft macht, die von Anfang an gemeint war und im Namen schwingt. Tatsächlich war er aus bestimmter Perspektive armselig. Und dieses Wort ist wiederum typisch für die Entwicklung dieses Archetyps. Unbestritten bettelarm war Franziskus nach seinem Bekehrungserlebnis die meiste Zeit über selig, euphorisch begeistert, zutiefst inspiriert und so froh, wie es das Evangelium es uns allen nahelegt. Dass wir uns daraus das moralinsaure Gegenteil haben vormachen lassen, ist dem Schattenprinzip geschuldet, lässt sich der reinen Quelle aber nicht anlasten. Natürlich kann die wörtliche Auslegung heiliger Schriften ohne symbolisches Verständnis und Anpassung an spätere Zeiten schreckliche Formen annehmen, wie bei fundamentalistischen Islamisten, aber auch in christlich-fundamentalistischen Sekten. Die moderne Wissenschaft erlebt im Reduktionismus ihren Schatten, wo alles aufs kleinste Detail bis auf Molekülebene reduziert, der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkannt wird. Als Grund haben wir dahinter bereits die Geldreligion ausgemacht. Da der ganze Brokkoli nicht patentierbar ist, kann er nicht als gesund entdeckt werden, höchstens einzelne seiner Moleküle, aus denen sich gewinnträchtige Medikamente basteln lassen. So wird Wissenschaft im Zusammenspiel mit der Schulmedizin zur dritthäufigsten Todesursache und Opfer des Schattenprinzips. Nach dem feurig-männlichen Jupiter-Prinzip ist das des Saturn wieder archetypisch weiblich, auch wenn der zuständige Gott Kronos Saturn und das Wappentier Steinbock männlichen Geschlecht sind. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Relikte des Patriarchats, denn der weibliche Charakter ist seit alters her bekannt. Auf individueller Ebene begegnet uns die archetypische Vertreterin als Sparmeisterin, jederzeit bereit, den Gürtel enger zu schnallen und auf ihre zahlreichen Notgroschen zurückzugreifen, sodass sie wirkliche Not kaum erleiden muss. Sparsamkeit etwa mit den Ressourcen der Erde oder auch mit Nahrungsmitteln ist natürlich eine ausgesprochen sinnvolle Eigenschaft. In der Übertreibung aber kann sie bis zu lebensfeindlichem und zumindest unangenehmem Geiz führen. Auch ein armseliges Sparflammenleben, das von herabziehender Armut gezeichnet ist und sich durch kein bisschen Seligkeit auszeichnet, ist einem Absturz in den Schatten geschuldet. Wer sich und seiner Familie nichts gönnen kann, wird auch nichts bekommen. So wundervoll freiwillige Selbstbeschränkung ist, so scheußlich ist unfreiwillige Beschränktheit. Bescheidenheit ist eine Zier, hieß es früher. Heute wird das Adjektiv bescheiden, aber schon mehrheitlich, verbunden mit dem Abstieg des Saturn-Prinzips abwertend verwandt. Tatsächlich hat in der modernen Gesellschaft, wer unbescheiden auftritt, sogar Vorteile. Schaumschlägerei, Großsprechertum und Großmannssucht bringen meist mehr Erfolg. Ein Blick in die Antike könnte zeigen, wie viel Kraft aus einem spartanisch bescheidenen Leben in Genügsamkeit folgen kann. Wenn unserer Sparmeisterin aber schon der kleinste Luxus, wie warmes Duschwasser als Verschwendung aufstößt und die geringste Lebensfreude verdächtig ist, geraten offensichtlich andere Lebensprinzipien ins Defizit. Es ist natürlich ein schöner, bescheidener Gedanke, die Silvesterraketen und Knallkörper einzusparen, um das Geld den Armen zu spenden, aber andererseits müssen das alte Jahr auch verabschiedet und seine beharrenden Kräfte vertrieben und das neue Jahr will gefeiert und mit Freude begrüßt werden. Das ist noch nicht unbescheiden und verschwendungssüchtig, sondern setzt einfach andere, urprinzipielle Prioritäten. So kann übertriebene Bescheidenheit von wesentlichen anderen Werten des Lebens ablenken und in Sackgassen führen. Ein Problem des unerlösten Saturn-Prinzips kann auch sein, eigene Anschauungen, wie etwa den sparsamen Umgang mit Geld und Besitz, zum einzigen Maß aller Dinge hochzustilisieren. Andererseits ist reich sterben bestimmt kein Verdienst in einer Welt, wo so viel Leid mit Geld zu bessern ist, sondern eher ein Verbrechen. Millionäre, die auf gefüllten Sparstrümpfen sitzend im Armenhaus sterben, sind keine sinnvollen Vorbilder, sondern Neurotiker. Andererseits sind sparsame Mahner und bescheidene Warner in dieser modernen Welt mit ihrer maßlosen Verschwendung, auch wenn sie Außenseiter bleiben, doch wichtige Repräsentanten des Gegenpols und geradezu Mahnmale für einen besonneneren und genügsameren Weg. Ein weiterer Schattenaspekt dieses Prinzips ist die wachsende Unsitte, den eigenen Körper direkt nach Eintreten des Todes einfrieren und wieder auftauen zu lassen, wenn vielleicht die entscheidende Therapie oder das alles verändernde Lebenselixier gefunden ist. Eingefrorene Körper, eingefrorene Konten. Ein tragischer Mangel an Kenntnis der Schicksalsgesetze. Als Herausforderung und Lernaufgabe ist hier zu erkennen, dass Geld und materieller Reichtum als Leihgaben des Lebens wie dieses fließen wollen und müssen und dass die Seele auch leben und gern genießen will. Andererseits, seit 37 Jahren gebe ich jedes Frühjahr in der Karwoche und jeden Herbst in der Zeit der Totenfeiertage das Seminar Fasten, Schweigen, Meditieren. Ein einziges großes Saturnritual. Ich gebe es für die Teilnehmenden, aber auch mir selbst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das letzte Seminar ist, das ich noch bis zum Ende geben werde, wenn alles weniger Wesentliche schon zurückgeblieben ist. Es braucht einige Disziplin, aber kann auch wundervoll befreien und lösen. Fragen an mich selbst. Welches Gesetz ist für mich bindend? Wie selbstgenügsam kann und will ich leben, wie sparsam sein? Welche Rolle spielt Selbstverantwortung für mich? Wie viel Struktur und Klarheit hat mein Leben? Was würde Reduktion aufs Wesentliche für mich bedeuten? Was bin ich bereit für das zu tun, was ich für wesentlich halte? Ist harte, konsequente Arbeit für mich eine Herausforderung? Wie konsequent kann und will ich sein? Wie gehe ich mit Krankheit um? Ist bewusstes Fasten für mich eine Option? Bin ich bereit, die Konsequenzen für meine Handlungen zu tragen?